bin ein Seemann, bin ein Seemann, meine Heimat, das ist die See. Ich bin ein Seemann, bin ein Seemann, doch der Abschied tut immer weh. Ich hab ein Mädel in jedem Hafen auf dieser schönen Welt, doch manchmal muss ich mit Nunnen schlafen, das kostet mein letztes Geld. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Ich bin ein Seemann, doch der Abschied tut immer weh. Ich hab ein Mädel in jedem Hafen auf dieser schönen Welt, doch manchmal muss ich mit Nunnen schlafen, das kostet mein letztes Geld. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Süd-Südwest ging unsere Reise in die Südsee durch Kapor. Das Wetter war dermaßen scheiße, ich dachte, wir wären verloren. Dann endlich in Neuseeland gingen wir von Bord. Stürmte mit fast 30 Mann, nee, der Schiffbruch war Bord. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Ich bin ein Seemann, doch der Abschied tut immer weh. Auf dem Arm hab ich ne Latte, in den Fingern hab ich Gicht. Ich hab den weichen Schanker, doch mit Gummi fick ich nicht. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Musste zu Masram, hab ich auf Panama erwischt. Sag ständig auf den Scheiß aus, hab mir den Arsch gewischt. Aber bei in der Spielunke, da war ich total blau. Hatte eine Schlägerei und saß die Nacht im Bau. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Ich bin ein Seemann, doch der Abschied tut immer weh. Ich bin ein Kerl, der auf Nacht sein Flaschen rum noch steht. Bin übersät mit Namen, doch hab alles überlebt. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. What shall we do as drunken sailor? What shall we do as drunken sailor? What shall we do as drunken sailor? Early in the morning, hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises, early in the morning. Ich bin ein Kerl, der auf Nacht zwei Flaschen rum noch steht. Bin übersehen mit Namen, doch hab alles überlebt. Ich bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. In Rotterdam liegt in der Nische dummen in der Hose. Ich wollte meinen Schatten suchen, jeder andere Matrose. Der Dummer wollte ausruhen, ich war total kaputt. Zwar was bei ihr nach Gauder, leider war es ihre Fund. Ich bin ein Seemann. Bin ein Seemann, meine Heimat ist die See. Ich bin ein Seemann, doch der Abschied tut immer weh. Ich brauch mich nicht zu sorgen, weil ich ja nicht viel hab. Die See ist meine Heimat und die See, die wird mein Grab. Ich bin ein Seemann, meine Heimat bleibt die See.